Alleluia. Alleluia. Замечательная погода. Heute ist ein wunderschönes Wetter. Вон, даже в солнечных очках сидят в зале в церкви, слава Богу. Es sitzt auch jemand in Sonnenbrille, Gott sei Dank, in der Gemeinde. Тоже можно. So kann man es auch tun. Знаешь, наслаждайся теплом, пока еще можно. Weißt du, genieße diese Wärme, solange es noch geht. Наш министр, как это, министр экономики oder Wirtschaftsminister сказал, чтобы мы готовились к тому, чтобы мерзнуть зимой. Hat uns gesagt, wir sollen uns vorbereiten, um im Winter zu frieren. Да, он даже посоветовал ходить меньше в душ. Er hat sogar uns geraten, weniger zu duschen. Это, конечно, его проблема. Das ist natürlich sein Problem. Было бы хорошо, если бы он на самом деле меньше ходил в душ, может быть. Es wäre vielleicht besser für ihn, wenn er weniger duscht. Но меня это вот момент не интересует вообще. Я буду ходить столько, сколько мне надо. Aber dieser Moment ist mir komplett egal. Das interessiert mich nicht. Ich werde so viel duschen, wie ich will. Amen. Halleluja. Halleluja. Слава Богу, зима придет. Gott sei Dank, der Winter wird kommen. Посмотрим, что будет. Dann werden wir sehen, was auf uns wartet. Пока нам Heizung не нужен, Halleluja. Solange brauchen wir keine Heizung, Halleluja. Тоже хорошо. Das ist auch gut. А мы уже, кстати, думаем, что делать, но все равно это. Wir machen uns schon Gedanken, was wir so tun können, aber. Да, мы для церкви планируем, но пока еще не знаем точно, но думаем, чтобы сэкономить газ. Aber wir planen auch für die Gemeinde, wir machen uns Gedanken, wie wir den Gas sparen können. Потому что у нас здесь кругом газ. Weil um uns herum ist alles Gasheizung. В зале газ, в зале. In unserem Saal ist Gasheizung. А газ подорожает, ну, минимум в два раза. Und Gasheizung wird mindestens zweifach teurer werden. Для вас новость? Ist das für euch eine Neuigkeit? 2-3 раза даже. Sogar 2-3 Mal wird es teurer. И мы это уже знали давно. Das haben wir schon längst gewusst. Поэтому мы уже думаем, планируем, сейчас уже получаем разные ангеботы. Deswegen planen wir, deswegen machen wir uns Gedanken, wir bekommen verschiedene Angebote von verschiedenen Firmen. Потому что, знаешь, что бесплатно. Dann weißt du, was kostenlos ist oder umsonst ist. Бесплатно то, что Бог дает. Umsonst ist das, was, oder kostenlos ist das, was der Herr uns gibt. А это солнышко. Und das ist die Sonne. И вот солнечная энергия, она бесплатная. Und Sonnenenergie ist kostenlos. Ну, там, правда, идут какие-то работы, понятное дело, но natürlich werden dort bestimmte Arbeiten gemacht, aber das ist viel günstiger. И мы планируем сейчас, думаем, что сделать, чтобы наш всю нашу крышу покрыть этими солярными коллекторами. Wir planen, wir machen uns Gedanken, dass wir unser ganzes Dach mit Solaranlage bestücken können. Okay, это практичная вещь, но не об этом сегодня я говорю. Okay, das ist eine praktische Sache, aber heute ist nicht die Rede davon. Но тема будет практичная тоже. Aber das Thema wird sehr praktisch sein auch. Инфляция. Inflation. И небесные окна. Und himmlische Fenster. Okay, с одной стороны инфляция. Einerseits ist die Inflation. Другой стороны есть небесные окна. Andererseits gibt es himmlische Fenster. О, Halleluja. Halleluja. У кого-то их нет, а у меня есть. Jemand hat das nicht, aber ich habe das. У меня есть инфляция. Ich habe Inflation. Нету. Nein. Но у меня есть небесные окна. Aber ich habe himmlische Fenster. Okay, мы сейчас разберемся, почему ее нету. Okay, wir werden jetzt auf den Grund gehen. И сегодня необычная для меня лично тема. Heute ist für mich persönlich ein ungewöhnliches Thema. Потому что я не люблю говорить про финансы вообще. Weil ich überhaupt es nicht so gerne mag, über Finanzen zu reden. Но нужно говорить на эту тему. Aber man sollte über dieses Thema reden. Поэтому попробуем сегодня практично и приземленно говорить. Deswegen wir versuchen heute geerdet und praktisch zu reden. Я стараюсь вообще говорить практические вещи. Und überhaupt, ich versuche immer praktische Dinge zu reden. Не из теории, nicht aus der Theorie heraus, а из личной жизни. Sondern aus dem persönlichen Leben. Уже все, что ты здесь слышишь, denn all das, was du hier hörst, не теория. Ist keine Theorie. Ты можешь подойти, спросить и проверить. Du kannst kommen, fragen und das prüfen. И в твоей жизни это будет работать тоже. Und in deinem Leben wird es genauso funktionieren. Вообще-то Господь нас уже давно предупредил, что будет финансовые проблемы в мире. Überhaupt, der Herr hat uns schon längst gewarnt, dass in der Welt finanzielle Schwierigkeiten geben wird. Еще 2-3 года назад sogar vor 2-3 Jahren мы слышали об этом здесь в церкви. Haben wir hier in der Gemeinde davon gehört. Еще в начале пандемии я говорил, что придет инфляция. Noch zu Beginn der Pandemie habe ich gesagt, dass Inflation auf uns wartet. Ты можешь проверить в YouTube. Das kannst du sogar auf YouTube prüfen. И тогда еще никто не говорил про инфляцию. Und damals hat noch keiner über die Inflation geredet. Теперь об этом говорит каждый утюг. Jetzt spricht jeder Hund davon. Но вот пару откровений ты сегодня можешь взять с собой о деньгах. Aber du kannst heute paar Offenbarungen über das Geld mitnehmen. Если сможешь их взять. Wenn du es mitnehmen kannst. А взять это не так просто. Und zu nehmen ist nicht einfach. Узнать это одно дело. Eine Sache ist das zu wissen. Ты сегодня узнаешь пару откровений. Denn du wirst heute paar Offenbarungen über die Finanzen erfahren. То, что не знают миллионы людей. Das, was Millionen von Menschen überhaupt nicht wissen. Ты будешь знать. Aber du wirst es wissen. Но одно дело знать, это полдела. Aber die eine Sache ist zu wissen, das ist bloß die halbe Sache. А вторые полдела это применить их. Aber der zweite Teil ist das zu anzuwenden zu können, okay. Anwenden zu können. Первое откровение. Also die erste Offenbarung. Есть две экономики. Es gibt zwei Wirtschaftssysteme. Да, супер. Есть земная экономика. Es gibt irdische Wirtschaftssystem. И небесная экономика. Und himmlisches Wirtschaftssystem. Они абсолютно разные. Die sind absolut unterschiedlich. Мало кто знает, что есть небесная экономика. Nur wenige wissen, dass es eine himmlische Wirtschaft gibt. Обе оперируют в той же самой денежной системе. Und beide operieren in derselben Geldsystem. Те же самые денежные единицы. Es sind genau dieselben Geldeinheiten. То есть небесная экономика, она не работает только в небесах, она здесь. Also die himmlische Wirtschaft arbeitet nicht nur, oder funktioniert nicht nur im Himmel, sondern auch hier. И она имеет другие ресурсы, чем земная. Und sie hat andere Ressourcen als die irdische Wirtschaft. То есть земная экономика имеет свои ресурсы. Also die irdische Wirtschaft hat ihre eigenen Ressourcen. Это банки, счета, da sind Banken, Konto, Aktive, Firmen. Da sind Aktien, Firmenanleihen. Это все земная экономика. Das alles ist Wirtschaft, also irdische Wirtschaft. Небесная экономика включает эту экономику. Und die himmlische Wirtschaft schließt diese Wirtschaft ein, Она die irdische. Ее включает. Sie schließt das ein. Но у нее еще есть сверхсредства. Aber sie hat noch übernatürliche Mittel. Не übernatürlich, они просто дополнительные. Also das sind nicht nur übernatürliche, sondern zusätzliche Mittel. Они не очевидные, okay? Sie sind auch nicht offenbar oder offensichtlich. И как ты думаешь, вот у какой экономики больше ресурсов? Was denkst du, welches Wirtschaftssystem hat mehr Ressourcen? Та, в которой ты должен находиться. In der du dich befinden solltest. Как мы как христиане должны находиться. Also wir als Christen sollten darin sein. Смотрите, это пример Матфея 17 глава. Schaut hier, das ist ein Beispiel aus Matthäus 17. С 24 по 27 стих можешь дома прочитать. Du kannst das gerne durchlesen, ab dem Vers 24 bis 27. Там Петру понадобились деньги. Also Petrus hat dort Geld gebraucht. Иногда нам тоже нужны деньги, да? Manchmal brauchen wir auch Geld, oder? Иногда, ну, Manchmal. Совсем редко, правда, да? Ganz, ganz selten. И вот Петру потребовались деньги. Also Petrus hat Geld gebraucht. От него потребовали деньги. Beziehungsweise von ihm hat man Geld gefordert. Очень вежливо. Sehr, sehr höflich. Попросили. Hat man ihn drum gebeten. Знаешь, Финансамт, он очень вежливый. Weißt du, Finanzamt ist sehr höflich. И вот Финансамт пришел к Петру. Also Finanzamt kam zum Petrus. Ой, я люблю Финансамт. Oh, ich liebe Finanzamt. Он такой вежливый. Die sind so höflich. В первых двух письмах. Also in den ersten zwei Briefen. Третье письмо они совсем невежливые. Im dritten Brief sind sie gar nicht mehr höflich. Да. И вот Финансамт попросил у Петра. Also das Finanzamt bat Petrus. Говорят, ваш учитель не даст ли дидрахмы? Wird denn euer Lehrer nicht die Drachmen uns geben, die zwei Drachmen geben? Да. Петр говорит, да. Und der Petrus sagt, ja. Петр интересный парень. Petrus ist absolut ein interessanter. Man? У него самого денег нету. Er selber hat kein Geld. Но он абсолютно уверен, что Иисус даст. Aber er ist absolut überzeugt, dass Jesus es geben wird. И он идет к Иисусу. Und er geht zu Jesus. Да. Кстати, здесь Иисус показывает правильное отношение к налогам. Übrigens, hier zeigt Jesus richtige Haltung, was die Steuern anbetrifft. Уже когда Петр еще в дороге к нему, als auf dem Weg Petrus war zu ihm nach Hause, Иисус знал, о чем речь была, wusste Jesus, um was da die Rede war, и он ему уже рассказывает. Und er erzählt es ihm bereits. Вот. И ты можешь дома прочитать, как Иисус относится к налогам. Und du kannst zu Hause nachlesen, was Jesus über die Steuern denkt. И он заплатил налог. Und er hat diese Steuer bezahlt. И за себя. Für sich selbst. И за Петра. Und auch für Petrus. Но не меньше. Aber nicht weniger. И не больше. Und nicht mehr. Не меньше. Nicht weniger. И не больше. Und nicht mehr. Ровно две дидрахмы. Genau diese zwei Drachmen. То есть за двух человек две дидрахмы. Also für zwei Personen diese zwei Drachmen. Была одна монета. Es gab eine Münze. Тогда была монета в ходу, которая называлась статир. Also damals war ein Geldmünze im Umlauf, die hieß Statir. Statir. Statir. Такая примерно. Also серебряная. So eine Silbermünze. И она имела стоимость 4 драхмы. Und sie hat einen Wert von 4 Drachmen. То есть как раз нужная монета. Also genau die richtige Münze. То есть Иисус говорит Петру. Und jetzt sagt Jesus zu Petrus. Иди на море. Also geh aufs Meer. Вот я бы отправил Петра в банк. Also ich würde Petrus zur Bank schicken. Снять деньги. Das Geld abzuheben. А Иисус отправляет его на море. Aber Jesus schickt ihn ans Meer. Говорит, бери удочку. Und er sagt, nimm deine Angel. И первую рыбу, которую ты поймаешь. Und den ersten Fisch, was du fangen wirst. Откроешь у нее рот, там будет статир. Du wirst den Maul öffnen und dort wird dieses Starter drin sein. Die Drachma – это как раз тот налог, который нужно было заплатить за одного человека еще раз. Also diese Drachmen, diese zwei Drachmen war praktisch ein Steueranzahl für eine Person. Да. И Иисус говорит ему, иди на море. Und Jesus sagt zu ihm, geh ans Meer. Вообще-то моря и океаны – это крупнейшие банки в мире. Überhaupt, die Meere und Ozeane sind die größten Banken dieser Welt. Если ты переведешь все количество рыбы, которое там плавает, в евро, also wenn du all diese Fische, was dort schwimmen, in Euro umwandelst, это крупнейший капитал. Oder umrechnest, das ist ein Riesenkapital. И Иисус знает это. Und Jesus weiß es. Там есть банк. Dort gibt es eine Bank. Не дает, ну, без цинц можешь взять. Du kannst das zinslos bekommen. Говорит, Петр, тебе только надо удочку закинуть. Und er sagt, Petrus, du sollst nur einfach deine Angel reinschmeißen. Знаешь, кто шеф всех этих крупнейших банков, океанов и морей? Weißt du, wer ist der Chef ist von all diesen Meeren und von diesen riesigen Ozeanen? Знаешь, однажды ученики в ужасе сказали. Weißt du, eins haben die Jünger im Schreck, die im Angst gesagt oder im Schrecken. Это? Wer ist das? Что и море повинуется ему. Dass ihm sogar das Meer untersteht. Знаешь, Иисусу повинуются моря. Weißt du, Jesus hat die Meere im Griff. И океаны. Und auch die Ozeane. Halleluja. Sind ihm unterlegen. Halleluja. Эй, это фантастика. Das ist tatsächlich fantastisch. Да, и это Tatsache, это факт. Das ist Tatsache, das ist ein Fakt. Знаешь, что есть такой Golfstream? Weißt du, es gibt so einen Golfstream. Теплое течение. Das ist eine warme Strömung. Начинается с Гольфа Мексики. Die fängt beim Golf in Mexiko an. И заканчивается возле Скандинавии. Und endet bei Skandinavien. Этот Golfstream, он охватывает все северное полушарие. Dieser Golfstream, das umfasst der ganze nördliche Teil von der Erde. Halbkugel. Halbkugel. Немецкий учим. Halbkugel. Halbkugel. Скажи Halbkugel. Sag mit mir Halbkugel. Kugel. Kugel. Halbkugel. Halbkugel. Скажи Halbkugel. Так вот, Golfstream это отопление Европы. Also Golfstream ist die Heizung von Europa. Amen. Amen. Знаешь, Бог включил отопление. Weißt du, Gott hat die Heizung eingeschalten. Для Европы. Für die Europa. Если бы не было Golfstream, wenn es Golfstream nicht geben würde, у нас Германия была бы как на Аляске. Wäre bei uns in Deutschland wie auf Alaska. Как в Сибири. Wie in Sibirien. Такая же температура. Wäre genau dieselbe Temperatur. А в Скандинавии там был бы вообще бы Северный полюс. Und in Skandinavien wäre dann überhaupt der круглый год был бы Polar. Снег. Там круглый год был бы снег. Da wäre rund ums Jahr komplett nur Schnee. Вся Норвегия, Швеция, все было бы покрыто снегом. Also Norwegen und Schweden wären komplett voller Schnee. Golfstream несет огромную энергию. Und Golfstream, das bringt mit sich eine riesen Energie. Миллионы атомных электростанций не смогли бы дать столько энергии. Also Millionen von Atomstationen würden nicht schaffen, so viel Energie zu schaffen. Никогда. Niemals. Там в секунду проходит просто огромная масса воды. Dort innerhalb von einer Sekunde strömen so viele Massen von Wasser. И это теплая вода. Und es ist ein warmes Wasser. Которая остывает только в Скандинавии. Das nur abkühlt bei Skandinavien. А потом опять возвращается. Und dann kehrt es wieder zurück. Знаешь, Бог запустил этот Golfstream. Weißt du, Gott hat diesen Golfstream in praktisch angelassen. И он крутится, как у тебя в батареях вода, так и там. Und der dreht sich im Kreis herum wie bei dir in deiner Heizung das Wasser. Halleluja. Halleluja. Знаешь, смотри, Бог создал климат. Schau her, Gott hat das Klima geschaffen. И он включил эти течения. Und er hat diese Strömungen auch eingeschalten. Итак, море это не только банк, это еще и отопление. Also das Meer ist nicht nur eine Bank, es ist auch eine Heizung. Моря это хранители сокровищ. Und die Meere sind die Bewahrer der Schätze. Там еще столько сокровищ внизу. Dort sind so viele Schätze noch in der Tiefe. Всякие пиратские корабли, которых никто не может уже достать. Verschiedene Piratenschiffe, die keiner raufholen kann. Разные монеты и драгоценности. Verschiedene Schätze, verschiedene Edelsteine. Единственный, кто это видит, это Господь и рыбы. Und der Einzige, der das sieht, das ist der Herr und die Fische. И рыбы, они любопытны. Когда что-то блестит, они просто проглатывают. Und die Fische sind sehr, sehr neugierig. Wenn etwas glänzt, dann schlucken sie das einfach runter. Okay. И вот ученики, они были рыбаками. Und die Jünger, die waren ja Fischer. Почти все. Also fast alle. И они понимают, как никто другой, что их финансы зависят от удачи. Und sie, wie niemand anderes, verstehen, dass ihr Erfolg von einem Glück abhängt. Да, когда рыбаки выходят в море, они не знают, с чем они вернутся. Also wenn die Fischer ans Meer, also ins Meer stechen, dann wissen sie nicht, mit was sie zurückkehren. Когда ты идешь на работу, ты знаешь, что ты заработаешь. Also wenn du in die Arbeit gehst, dann weißt du, was du verdienst. Но никакой рыбак не знает, сколько он заработает. Aber kein Fischer der Welt weiß, was er verdienen wird. И его финансы зависят от удачи. Und seine Finanzen hängen von Glück ab. И когда ученики познакомились с Иисусом, und als die Jünger Jesus kennengelernt haben, они поняли, что Иисус знает, где хороший улов. Haben sie für sich festgestellt, dass Jesus weiß, wo ein guter Fang da ist. Они поняли, что Иисус знает, где плавает рыба. Sie haben verstanden, dass Jesus weiß, wo der gute Fisch schwimmt. То есть Иисус стал их удачей. Also Jesus wurde zu ihrem Glück. И он это не раз им показывал. Und das hat er ihnen mehrmals schon bereits gezeigt. А, друзья, обратите внимание, Иисус хотел... Und meine Freunde, achtet bitte darauf, dass Jesus es wollte, чтобы они знали, dass sie es wissen, что он знает, dass er es weiß. Amen. Amen. Он хотел, чтобы вы знали, er wollte, dass ihr es wisst, чтобы мы все знали, dass wir alle gemeinsam wissen, что он знает, dass er weiß, где плавает, wo es schwimmt, твоя рыба, wo dein Fisch schwimmt, где плавают, wo schwimmen, наши деньги, wo unser Geld schwimmt. Amen. Эй, мне это нравится. Und mir gefällt das. Иисус знает, und Jesus weiß, где плавают wo er schwimmen, хорошие деньги. Gutes Geld. Он знает, сколько денег в какой рыбе. Er weiß, wie viel Geld und in welchem Fisch. Он знает, сколько денег в каком бизнесе. Er weiß, wie viel Geld und in welchem Business. Аллилуйя. Halleluja. Поэтому очень важно брать Иисуса на свою работу. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, Jesus auf seine Arbeit mitzunehmen. Иначе можно будет так, что один ты целый день работаешь и ничего не споймал. Ansonsten kann es so kommen, dass du den ganzen Tag arbeitest und nichts fängst. Вот они всю ночь трудились, написано, и ничего не споймали. Und es steht auch geschrieben, dass sie die ganze Nacht gefischt haben, aber nichts gefangen haben bis zum Früh. Иисус пришел. Und Jesus kam. Говорит, закиньте с правой стороны. Und er sagt, wirft eure Netze zur rechten Seite. Он не сказал, плывите в Норвегию. Er hat nicht gesagt, geht nach Norwegen. Смотри, как все просто с Иисусом. Schau her, ist, wie alles einfach mit Jesus ist. Им даже 5 километров не надо было плыть. Die mussten nicht einmal 5 Kilometer weit wegfahren. Иисус говорит, слушай, с правой стороны. Jesus hört, Jesus hat gesagt, hör zu. Закидывайте сети. Also zur rechten Seite schmeißt eure Netze hin. Средь бела дня. Also mitten am Tag. Никакой рыбак это не делает. Also kein Fischer der Welt macht sowas. Они говорят, по слову твоему. Und sie sagen, nach deinem Wort. Мы сделаем. Werden wir das tun. Потому что это работа все-таки, сети закинуть, потом мыть эти консервные банки все, это не просто. Weil es ist schon eine Riesenarbeit, wenn du die Netze reinschmeißt und dann später irgendwie von dem Schmutz das alles zu waschen. И написано, что потом сети рвались, но не от консервных банков, а от того, что рыбы много было. Und es steht dann geschrieben, dass die Netze sogar gerissen waren, aber nicht von dem Dreck, sondern von dem Fisch selber. Okay? Okay. То есть надо брать Иисуса на свою работу. Also man sollte Jesus auf seine Arbeit mitnehmen. Берешь ли ты Иисуса на свою работу? Nimmst du denn Jesus auf deine Arbeit mit? А, один человек берет. Ein Mensch nimmt mit. Hey, благословляешь ли ты своего шефа? Hey, segnest du denn deinen Chef? Перед тем, как едешь на работу. Bevor du auf die Arbeit fährst. Если не благословляешь, не удивляйся, что он на тебя смотрит, как на ноль с палочкой. Wenn du ihn nicht segnest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn er auf dich schaut, als ob du nichts bist. Может ли Иисус сегодня тебе сказать, где твоя рыба? Kann denn heute Jesus zu dir sagen, wo dein Fisch sich befindet? Смотри, когда Иисус отправил Иисуса на море, кто? Когда Иисус отправил Петра, als Jesus Petrus ans Meer geschickt hat, Это было озеро Генесарецкое. Das war Genezareth-See. Генесарецкое озеро, оно большое, но оно все-таки не море. Also Genezareth-See ist zwar riesig, aber es ist immer noch kein Meer. Когда мы там плавали однажды, als wir dort mal geschwommen sind, мы увидели рыбацкую лодку. Haben wir ein Fischerboot gesehen? И наш фотограф, который был с нами в команде, und unser Fotograf, was in unserer Gruppe dabei war, он сфоткал это, сфотографировал этот кадр. Und hat dann dieses Moment fotografiert. Я потом узнал, что он третий в мире фотограф по рейтингу свадебных фотографов. Und ich habe dann später erfahren, dass er der drittplatzierte Fotograf ist nach dem Rating, also der beste Fotograf der Hochzeiten fotografiert. Живет в Würzburge. Und er lebt in Würzburg. И он нам выслал потом эти фотографии, я сделал картину на оргстекло у себя дома. Und er hat uns dann später diese Fotos geschickt und ich habe das auf so einem Glas diese Bilder gedruckt. Большая такая картина. So ein Riesenbild habe ich gedruckt. И она напоминает мне, что Иисус знает, где рыба. Und sie erinnert mich oder gibt mir zu wissen, dass Jesus weiß, wo der Fisch ist. Итак, первое, две экономики в мире. Also das erste, zwei Wirtschaftssysteme der Welt. Второе откровение, Иисус знает, где деньги. Die zweite Offenbarung, Jesus weiß, wo das Geld liegt. Он знает, сколько точно денег в какой рыбе. Er weiß ganz genau, wie viel Geld in welchem Fisch sich befindet. И он знает, в каком месте эта рыба. Und er weiß sogar, an welchem Ort dieser Fisch sich befindet. Теперь, зачем нам Библия рассказывает эту историю? Okay, wozu erzählt uns die Bibel diese Geschichte? Вспомним это правило, пожалуйста. Lass uns bitte an diese Regeln erinnern. Библия говорит нам, что делает Бог. Die Bibel sagt uns, was Gott macht. Не для того, чтобы мы знали, что Он это может. Nicht dafür, dass wir es wissen, dass er es kann. Но что Он это хочет. Sondern weil er es möchte. Иисус может. Jesus kann. И Он хочет. Und er will. Скажи, хочет. Sag ich, er will. Okay. Он может. Er kann. Он знает. Er weiß es. И Он хочет. Und er will. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотри, Иисус желает, чтобы у тебя были деньги. Schau her, und Jesus wünschte sich, dass du Geld auch hast. Поэтому третье откровение. Deswegen die dritte Offenbarung. Он скажет тебе. Er wird es dir sagen. Где много рыбы. Wo es viel Fisch gibt. Но. Aber. Скажи но. Sag mit mir aber. Если ты готов это услышать. Wenn du bereit bist, es zu hören. Даже лучше еще, если ты вообще готов. Noch besser gesagt, wenn du überhaupt bereit bist. Он скажет, в каком море. Er wird sagen, in welchem Meer das ist. Он скажет, в каком бизнесе. Er wird dir sagen, in welchem Business. Он скажет, какую рыбу брать. Er wird dir sagen, welchen Fisch du fangen sollst. Первую или десятую рыбу. Also welchen Fisch du nehmen sollst, entweder das erste oder das zehnte. Другой вопрос, готов ли ты к этому. Die andere Frage, bist du denn bereit dafür? Что, как один мудрец сказал, мы имеем ровно столько денег, сколько мы можем управлять. Schau hier, ein Weiser hat mal gesagt, wir haben genau so viel Geld, wie wir es verwalten können. Нам больше нельзя давать. Man darf uns nicht mehr geben. Потому что эти деньги угробят нас. Denn dieses Geld wird uns verderben. Либо мы угробим эти деньги. Oder wir werden dieses Geld verderben, eins von beiden. Знаешь, откуда Бог знает, готов ли я или ты для денег. Woher weiß denn Gott, ob du oder ich für Geld bereit sind oder für wie viel Geld? Для больших денег. Also für größeres Geld. Очень просто. Ganz einfach. Это, между прочим, очень важная вещь. Das ist übrigens gesagt eine sehr, sehr wichtige Sache. Ты можешь ее пропустить мимо ушей. Du kannst es einfach links rein, rechts raus machen. Но можешь услышать и проверить. Aber du kannst es für dich jetzt, du kannst jetzt zuhören und dich prüfen. Это работает. Und das funktioniert wirklich. Когда ангелы посещают твою квартиру. Wenn Engel deine Wohnung besuchen, они ее посещают. Und sie besuchen das auf jeden Fall. Они видят чистота, sie sehen dort Sauberkeit или бардак. Oder ist dort einfach nur Chaos. Когда они видят Unordnung. Чистоту, wenn sie Sauberkeit sehen, они понимают, sie begreifen, в этой квартире могут быть больше денег. In dieser Wohnung können, kann noch mehr Geld hinein. Когда они видят бардак, wenn sie dort Chaos und Unordnung sehen, они говорят, сюда нельзя приносить денег. Sie sagen, nein, da gehört kein Geld rein. Ты слышишь? Hörst du? Когда у нас была первая квартира в Германии, это была ужаснейшая квартира. Als wir unsere erste Wohnung in Deutschland hatten, das war eine schreckliche Wohnung. Бедная очень. Eine sehr kaputte Wohnung. У нас не было даже кухни. Wir hatten nicht einmal eine Küche gehabt. Мы носили мыть посуду в туалет. Wir haben unser Geschirr in der Toilette gewaschen. И внизу жил хозяин, который был пьяницей. Und unter uns wohnte der Herr des ganzen Hauses, vom ganzen Haus, der war ein Alkoholiker. Ой, ужас. Короче, не буду рассказывать. Also ich werde euch jetzt nicht in Detail alles erzählen. Но эта квартира была чистая. Aber diese Wohnung war sauber. Она была чистая днем и ночью. Sie war sauber Tag und Nacht. И когда у нас была уже следующая квартира, und als wir dann nächste Wohnung hatten, это была уже чудесная, красивая, dann хорошая, war das большая eine wunderschöne квартира. Wohnung, eine große Wohnung. Буквально чудом мы ее получили. Wir haben sie wirklich durch ein Wunder bekommen. Да, и это, знаешь, а потом еще лучше. Dann hatten wir noch eine bessere. Знаешь почему? Я думаю, потому weißt что warum? Они Weil были, ich denke, потому что они были всегда чистые. Weil sie immer sauber waren. И ангелы приходят и смотрят. Und die Engel kommen und schauen sich das mal an. Ой, нам здесь нравится. Oh, uns gefällt das hier. Давай сделаем еще уютнее. Lass uns das noch gemütlicher machen. Когда они смотрят на твою машину, они смотрят так. Wenn sie dein Auto anschauen und dann gucken sie so. Если там, знаешь, уже три года ты не убирался внутри. Wenn du dort schon seit drei Jahren nicht mehr aufgeräumt hast in deinem Auto. Фу, пусть ездит дальше. Und sie sagen, puh, der soll weiterfahren. Но если она чистая. Aber wenn es sauber ist. Даже если Volkswagen Polo. Auch wenn es ein Volkswagen Polo ist. Ангел говорит, хорошо, молодец. Und er sagt, gut, es ist super. Сделаем еще уютнее. Wir werden noch gemütlicher machen. Новые модели ему дадим. Wir werden ihm ein neues Modell geben. Amen. Amen. А ангелы — это небесная экономика. Und Engel gehören zum Wirtschaftssystem des Himmels. И они умеют носить деньги, я тебе скажу. Und glaub mir, ich kann dir wirklich sagen, die können Geld tragen. Amen. Amen. Знаешь, Матфей написал эту историю про рыбу. Weißt du, Matthäus hat diese Geschichte über den Fisch geschrieben, которая стала первым банкоматом в мире. Was zum ersten Bankautomaten wurde. Да. И вот я расскажу то, что Матфей не написал. Also ich erzähle das, was Matthäus nicht dazu geschrieben hat. Но я догадался сам. Aber ich bin selber drauf gekommen. Да. Когда Петр шел к Иисусу, als Petrus zu Jesus ging, небесные сканеры уже проверили все море. Haben die himmlischen Scanner denn das ganze Meer geprüft? Они установили, что около 40 рыб имели деньги во рту. Und sie haben festgestellt, dass um die 40 Fische Geld im Mund hatten. А это запросто, без проблем. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Что там вообще у них плавает, это ужас, это ужас. Wir wissen nicht, was dort alles so rumschwimmt. Но суммы у этих рыб были разные внутри. Aber die Summen, was diese Fische im Maul hatten, waren verschieden. Und nur die drei Fische hatten diesen Starter im Maul gehabt. И небесная навигация установила, что ближайшая рыба находится прямо вот здесь, у Петра. Und die himmlische Navigation hat festgestellt, dass der Fisch, der am nächsten war, genau am Ufer war beim Petrus. Ей был дан сигнал сожрать крючок, который был у Петра. Und ihr wurde ein Signal gegeben, dass sie an den Haken kommt, was die Jungs was der Petrus rausgeworfen hat. Все остальное дело было за Петром. Он знал свое дело. Und alles andere hing vom Petrus ab und er wusste, was er zu tun hat. И он даже знал, что именно у этой рыбы будет, как в банке, как в банкомате, деньги. Und genau, er hat ganz genau gewusst, dass genau bei diesem Fisch dieses Geldstück im Maul sein wird. Друзья, поверьте, что Богу не трудно послать нам рыбу с деньгами. Meine Freunde, glaubt mir, dass Gott es keine Mühe gibt oder keine Mühe gibt, nee. Dass es ihm nicht so schwer ist, euch Geld zu schicken. Он даже может послать кита, чтобы научить тебя послушанию. Er kann sogar dir einen Wal schicken, damit du gehorsam lernst. Аллилуйя. Это удивительно вообще, что Господу легче договориться с рыбой, чем с нами. Es ist erstaunlich, dass Gott besser mit den Fischen zurechtkommt als mit den Menschen. Что он легче с китом договориться, чем с пророком Ионой. Dass für ihn einfacher ist, mit den Fischen eine Vereinbarung zu treffen als mit Jona. Что он может воронам сказать, чтобы они носили мясо пророку Илии. Dass es ihm einfacher mit den Raben auszumachen, dass sie das Fleisch zum Elia bringen, zum Elisa. Ослица лучше понимает Бога, чем пророк Валаам. Und die Eselin versteht besser Gott als der Bala. Balaam, да, Balaam. Да. Смотри, эти твари, мы говорим, ой, тупые ослы. Не, они умнее нас. Weißt du, manche denken, dass die Eseln richtig dumm sind, aber die sind wirklich klüger sind als wir. Also wir sind solche Kreaturen, die es noch geben könnte. Поэтому вопрос: Господь может сказать тебе, как Петру, где твоя рыба? Deswegen ist die Frage an dich: kann Jesus zu dir sagen, wie zu Petrus, wo dein Fisch ist? Может ли Бог сказать тебе, где деньги? Kann denn Gott zu dir sagen, wo das Geld liegt? Если ты услышишь, я знаю. Wenn du raushörst, ich weiß. В банке. In der Bank. Пойду ограблю банк. Ich gehe und beraube eine Bank. Это не Господь. Das ist nicht der Herr. Но если нужно, Он даст тебе. Aber wenn es notwendig ist, gibt er dir. И задача нужна, задачка, которая у нас есть, нужно уметь слышать Господа. Und diese kleine Aufgabe, was wir haben, ist den Herrn hören zu lernen zu hören, zuzuhören. А если не умеешь, то будешь носиться и орать, где взять деньги, где взять деньги. Und wenn du es nicht schaffst, den Herrn zuzuhören, wenn du nicht fähig bist, dann wirst du rumrennen wie ein Verrückter und fragen, wo das Geld gibt. Итак, первое еще раз. Also nochmal, das Erste. Есть две экономики. Es gibt zwei Wirtschaftssysteme. У земной экономики есть свои законы, их нужно изучать. Also irdische Wirtschaftssystem hat ihre eigenen Gesetze und die muss man lernen. И нужно изучать, если ты хочешь иметь успех. Und die sollte man lernen, wenn du, und forschen, wenn du es haben möchtest. Вход в эту экономику через голову. Und der Eingang in dieses Wirtschaftssystem führt über deinen Kopf. Но есть законы небесной экономики. Aber es gibt Gesetze vom himmlischen Wirtschaftssystem. И вход в эту экономику. Und Eingang in dieses Wirtschaftssystem. Через личные отношения с Господом и твою веру. Durch persönliche Beziehung zum Herrn und durch deinen Glauben. Их нельзя изучить. Die kann man nicht erforschen. Ты не можешь в книге изучить закон небесной экономики раз, два, три. Du kannst nicht in einem Buch die Gesetze von himmlischen Wirtschaft erforschen oder lernen. Если, so 1, 2, 3. Если только в одной книге. Wenn dann nur in einem Buch. Но и это еще нужно получить как откровение. Und auch das sollte man wie als eine Offenbarung bekommen. Поэтому вход в небесную экономику не через голову, а через твое сердце, через твою Deswegen, веру. Deswegen ist der Eingang zur himmlischen Wirtschaft nicht durch deinen Kopf, sondern durch dein Herz. Через личные отношения с Господом. Und durch persönliche Beziehung zu Gott. И сейчас весь мир заговорил про инфляцию. Und jetzt spricht die ganze Welt über die Inflation. Знаешь, раньше мало кто знал вообще, что такое инфляция. Weißt du, früher haben wenige gewusst, was überhaupt die Inflation bedeutet. Сейчас от школьника до пенсионера все знают про это слово. Jetzt weiß vom Schüler bis zu einem Rentner jeder, was Inflation bedeutet. Но Библия уже тысячи лет назад говорила про инфляцию. Aber die Bibel sprach schon vor tausenden von Jahren über die Inflation. И Библия объясняет, как появляется инфляция. Und die Bibel erklärt uns, wie die Inflation zustande kommt. И как ее можно убрать. Und wie man sie los wird. Как от нее избавиться. Also wie man sie los wird, sozusagen. И ведущие экономисты мира должны были бы сегодня изучать Библию, они были бы поумнее. Und die führenden Wirtschaftsmänner, die sollten eigentlich die Bibel lernen oder erforschen, damit sie wissen, wie man sie los wird. Есть известное местописание, Малахия 3:11. Es gibt eine bekannte Bibelstelle, das ist Малахия 3:11. Бог говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Und Gott sagte, ich will für euch den Fresser verbieten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt. Я ни разу вот не помню, чтобы я за 30 лет проповедей когда-нибудь проповедовал на это место Писания. Also ich kann mich nicht erinnern in meinen letzten 30 Jahren, dass ich diese Bibelstelle gepredigt habe. Потому что, наверное, многие говорят на эту тему, и мне не хотелось это говорить. Wahrscheinlich, weil viele auf dieses Thema predigen und ich wollte das auch nicht dazu tun. Там речь идет о десятине. Denn dort ist ja die Rede über den Zehnten. И когда читают проповедники об этом, иногда они так с упреком читают, с упреком. Und wenn zum Beispiel die Prediger diese Bibelstelle lesen, dann lesen sie so mit so einem Vorwurf. Но знаешь, там столько любви закрыто, вау. Aber weißt du, wie viel Liebe dort eingeschlossen ist oder verborgen ist? Als ich das gelesen habe, habe ich sogar Gott seine Salbung gespürt. Schau her, wie es hier steht. Ich für euch. Sag für euch. Я для вас запрещу пожирающим. Ich werde für euch den Fresser verbieten. Инфляция – это и есть пожирающие. Und Inflation ist ja solche Fresser. И более того, Бог использует инфляцию как сигнал. Und noch mehr benutzt Gott die Inflation als ein Signal. Люди, у вас нечестивая экономика. Leute, ihr habt keine gute Wirtschaft, also keine also ihr habt unsaubere Wirtschaft. Gottlose, да. Gottlose Wirtschaft. А она у вас нечестивая экономика, потому что у вас политика нечестивая. Ihr habt eine gottlose Wirtschaft, weil ihr gottlose Politik treibt. Экономика и политика – это две стороны одной и той же медали. Denn Wirtschaft und Politik ist zwei Medaillen eine von einer Münze. Immer. Всегда. И поэтому приходят пожирающие. Deswegen kommen dann auch die Fresser. Знаешь, тысячи лет назад это была саранча. Weißt du, vor tausenden von Jahren waren das Heuschrecken. Или другая гадость типа колорадского жука. Oder andere eklige Dinge, das sind so ein колорадский жук. Но в истории Израиля это была саранча. Also es war so ein Жук. Also Käfer. So ein Käfer war das. Aber Zu biblischen Zeiten war das Саранча. Heuschrecke. И когда она покрывала землю, und als sie die Erde bedeckte, никто не мог ничего сделать. Keiner konnte überhaupt etwas dagegen tun. Она приходила как суд Божий. Sie kam wie ein Gericht Gottes. И сегодня саранча – это инфляция. Und heutzutage sind diese Heuschrecken ist die Inflation. И она сегодня покрыла весь земной шар. Und sie hat heute den ganzen Globus bedeckt praktisch. Она не только в Германии. Sie ist nicht nur in Deutschland. Она в США. Sie ist in USA. Она в Южной Америке. Sie ist in Südamerika. Она в Азии. Sie ist in Asien. И специалисты, эксперты говорят, что она примерно 10% во всем мире. Und die Spezialisten sagen davon, dass es ungefähr um 10% auf der ganzen Welt ist. Больше, меньше, у нас говорят официально 7. Also mehr, weniger, bei uns sagt man offiziell um die 7. Официально всегда занижается. Aber offiziell wird immer weniger gesagt, als es tatsächlich ist. Вот эта саранча, und also diese Heuschrecken, которая пришла глобально, die global gekommen ist. Знаешь, я уже говорил, я еще никогда не видел столько безумия. Weißt du, ich sag nochmal, ich habe noch nie so viel Verrücktheit gesehen. В политике. So viel gedankenlose Politik gesehen. За последние три года. Wie in den letzten drei Jahren. Никогда. Noch nie. Вот всегда, знаешь, бывали разные страны, где вот разные такие чудаки были у власти. Weißt du, es gab zu jeder Zeit verschiedene Länder, wo komische Leute regiert haben. Но чтобы так повально. Aber um so niederschmetternd. И так явно тупо. Oder zerstörerisch und dann so so offensichtlich dumm. Это я лично еще не видел. Habe ich persönlich noch nie gesehen. И похоже, это то, о чем говорил апостол Павел. Und das ist ähnlich dem, was Apostel Paulus gesprochen hat. Он говорит, погублю мудрость мудрецов. Wo er gesagt hat, ich werde die Weisheit der Weisen verderben. Бог это говорит, да? Das sagt Gott. И разум разумных отвергну. Und ich werde den Verstand der Verständigen ablehnen. Господь губит мудрость этих мудрецов. Der Herr macht diese Weisheit von den Weisen zunichte. И он показывает, что их мудрость это явная тупость. Und er zeigt, dass ihre Weisheit eine offensichtliche Dummheit. Сплошная глупость. Also durch und durch die Dummheit. Люди говорят, политики это сильные мира сего. Weißt du, Menschen sprechen davon, dass die Politiker die Starken dieser Welt sind. И там дальше Павел говорит, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Und weiter sagt dann der Paulus, dass er das die Armen oder die Unmündigen genommen hat, um die Weisen zu beschämen. Эй, Богу нравится это делать. Denn Gott gefällt es, sowas zu tun. И он посрамит сильных мира сего. Und er wird auf jeden Fall die Starken dieser Welt beschämen. Это уже сейчас происходит, а будет вообще еще веселее, das друзья. Das passiert jetzt Schritt für Schritt und es wird noch stärker, noch mehr. И Павел спрашивает, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Und Paulus sagt, hat denn Gott nicht die Weisheit der Weisen in Torheit verwandelt? Я тебе говорю, обратил. Und er sagt zu dir, er hat das umgewandelt, gewandt. Я вижу это ясно. Ich sehe das klar und deutlich. Безумие? Diese Torheit на безумии. Torheit auf Torheit. Знаешь, когда сказал один мудрец, он говорит, когда Бог хочет отнять, нет, когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Also ein Weiser hat mal gesagt, wenn Gott einen Menschen bestrafen möchte, nimmt er ihm den Verstand weg. Amen. Amen. Но печально то, что страдают при этом простые люди. Aber traurig dabei ist, dass auch noch die einfachen Menschen leiden dadurch. Они не замешаны вроде бы в этом, да? Auf irgendeine Art und Weise sind sie da nicht so eingemischt oder dabei. Иисус, когда посмотрел на толпы людей, он говорит. Aber als Jesus auf die Mengen von Menschen sah, там написано, он сжалился над ними. Steht es geschrieben, dass er Mitleid für sie bekommen hat. Как, они были как овцы, не имеющие пастыря. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Иисус жалил людей. Und Jesus hat Mitleid mit Menschen. Он написано, даже плакал о людях. Steht geschrieben, dass er sogar um Menschen geweint hat. И он сказал, когда люди о нем, там женщины о нем плакали, он говорит, не плачьте обо мне, не надо. Und er hat zu einer Frau gesagt, die um ihn geweint hat, sagte zu ihr, du brauchst nicht um mich weinen. Но плачьте о себе. Sondern weint um euch selber. И о детях ваших. Und über eure Kinder. То есть Иисусу сейчас тоже жаль многих людей. Also Jesus hat Mitleid mit sehr vielen Menschen heute. Amen. Amen. Пока сам человек не поймет, solange der Mensch selbst nicht begreift, что у него есть проблема, dass er ein Problem hat, ему помочь нельзя. Ist das unmöglich, ihm zu helfen. Вот в чем вопрос. Da ist die Frage. Вот где собака зарыта. Da ist der Hund begraben. Иисусу жаль людей. Jesus hat Mitgefühl mit Menschen, Mitleid. Но им не помочь. aber man kann ihnen nicht helfen. Пока они не поймут, что у них проблема. Solange sie nicht begreifen, dass sie ein Problem haben. Вот есть люди, ты на них смотришь и тебе их жаль. Weißt du, es gibt Menschen, du schaust sie dir an und sie tun dir leid. Я смотрю парни такие, разрисованные с ног до головы в тату. Ich schaue mir manchmal Männer an, die von Kopf bis Fuß tätowiert sind. Мне их жаль. Die tun mir leid. Через 30 лет ты будешь ужасен. In 30 Jahren schaust du schrecklich aus. Даже через 10. Sogar vielleicht in 10. Мне жаль этих подростков, девочек, которые ходят в мини-юбках. Also mir tun diese Teenies, die Mädels, die in Miniröcken rumlaufen. Они думают, что они красивые, но они страшнее атомной войны и об этом не знают. Sie denken, dass sie schön sind, aber sie schauen nicht unbedingt schön aus. И мне ужасно их жаль. Und sie tun mir schrecklich leid. Мне жаль бомжей, которые спят на лавках. Mir tun unheimlich diese Obdachlosen, die auf den Straßenbänken übernachten, leid. Но главная проблема всех этих людей. Aber das Hauptproblem von all diesen Menschen. То, что для них это вообще не проблема. Dass es für sie überhaupt kein Problem ist. Это для них ничего страшного. Das ist für sie nicht so schlimm. Знаешь, пока сам человек не поймет, что у него есть проблема, ему помочь нельзя. Weißt du, solange der Mensch selber nicht begreift, dass er ein Problem besitzt, kann man ihm gar nicht helfen. И да, многие люди сегодня выглядят как овцы, не имеющие пастыря. Ja, und heutzutage schauen viele Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Но проблема этих овец, они думают, что они сильные кони. Aber Problem von diesen Schafen, dass sie denken, dass sie starke Pferde sind. Amen. Им не помочь. Und es ist ihnen nicht zu helfen. Они не хотят никакого пастыря. Sie wollen überhaupt keinen Hirten. Они говорят, мы сами. Sie sagen, wir machen das selber. Мы знаем, куда идти. Wir wissen, wohin wir gehen sollen. Мы знаем, куда идем. Wir wissen doch, wohin wir gehen. А Бог не хочет насильно быть пастырем никому. Aber weißt du, Gott möchte niemand sich aufzwingen und ein Pastor von diesen Menschen werden. Потому что он добрый пастырь. Weil er ein guter Hirte ist. Скажи, добрый. Sag mit мир, guter Hirte. Amen. Amen. И пока эти овцы считают, что они крутые на коне, und solange diese Schafe denken, dass sie richtig cool sind und richtig stark sind Бог und Pferde sind, Бог оставляет их в их безумии. Lässt der Herr sie in ihrem Wahnsinn. Но есть те, которые хотят пастыря. Aber es gibt auch solche, die einen Pastor möchten, einen Hirten. И вот для таких людей und für solche Menschen Бог переходит в режим индивидуальной защиты. Geht der Herr in so einen Modus von dem persönlichen Schutz. Я сейчас объясню, что это такое. Ich werde es jetzt euch aufklären, was das bedeutet. Когда политика нечестивая, wenn die Politik gottlos ist, экономика нечестивая, dann ist die Wirtschaft auch gottlos. Когда экономика нечестивая, wenn die Wirtschaft gottlos ist, приходят пожирающие. Kommen die Fresser. 100%. 100%. За грехи людей. Die Sünden der Menschen. И грехи политические сегодня столько много, что ты просто утонешь в них. Und heutzutage gibt so viele politische Sünden, dass du darin versinken kannst. Особенно сейчас. Besonders jetzt. Столько лжи кругом. So viel Lüge überall. Заговоров каких-то. So viele Verschwörungstheorien. Замыслов каких-то. Oder irgendwelche Absichten. Они там бла-бла-бла свои делают, свергнем, сделаем бла-бла-бла. Und die ganze Zeit nur Blablabla von oben. И написано, Господь посмеется над всеми этими чуваками. Und es wird geschrieben, dass der Herr solche Menschen beschämen wird. И когда кругом безумие, und wenn um uns herum dieser Wahnsinn ist, тогда Господь переходит на индивидуальный режим защиты. Geht auf individuellen Modus des Schutzes von Menschen. Он не будет вытаскивать этих безумцев из их проклятия. Er wird diese Wahnsinnigen nicht aus ihrer Verdammnis herausholen. Тех канцлеров, которые официально отвергают Божью защиту. Diese Kanzler, die offiziell Gott seinen Schutz ablehnen. Которые на своей инаугурации явно показывают и говорят, мы не хотим Божью помощь. Die öffentlich bloß die öffentlich sagen, dass wir Gottes Hilfe gar nicht brauchen. Когда они отвергают эту формулировку, да поможет мне Бог, они говорят, не надо. Wenn sie diese Aussage, Gott helfe uns, ablehnen. Это официальная формулировка на инаугурациях президента, но некоторые говорят, не надо. Also, das ist offizieller Spruch oder Worte, die ein Kanzler sagt, wenn er vereidigt wird. Okay, Господь говорит, не надо, не надо. Und dann lehnen sie das ab und dann sagt der Herr, okay, dann eben nicht. И он переходит в режим индивидуальной защиты. Und er kommt in einen Modus vom individuellen Schutz. И вот здесь это написано. Und hier steht es geschrieben. У всех будут пожирающие. Alle werden Fresser haben. У всех инфляция сожрет их сбережения. bei allen, bei allen, у всех. Also bei allen wird, werden die Ersparnisse aufgefressen. Инфляция сожрет их сбережения. Also Inflation wird diese Ersparnisse fressen. А для вас? Aber für euch? Запрещу. Ich werde es verbieten. То есть ваших денег это не коснется, Господь also, говорит. Also der Herr sagt klar und deutlich, euer Geld wird das nicht betreffen. Это чудо? Ist das ein Wunder? Чудо. Das ist ein Wunder. Но при твоем участии. Aber bei deiner Teilnahme. Посмотри, Бог всегда хочет делать синергию. Он всегда работает с нами вместе в команде. Also Gott möchte immer synergisch arbeiten. Er möchte immer mit uns zusammenarbeiten. И поэтому вообще-то чемоданы с деньгами с небес не падают. Und überhaupt, es fallen eigentlich keine Geldkoffer vom Himmel einfach so runter. И обычно, когда ты рыбу вытаскиваешь, там нету статира. Und gewöhnlich, wenn du einen Fisch angelst, gibt es dort keinen Starter drin. И слава Богу. Und Gott sei Dank. Я очень рад этому. Und ich freue mich sehr, dass es so ist. Мне не нужны разовые, вот такие разовые чудеса. Denn ich brauche nicht diese Einmalwunder. Это приятно, но это не мое. Es ist angenehm, aber es ist nicht meins. Мы получали с женой вот такие рыбы со статирами. Wir haben mit meiner Frau solche Starter, also solche Fische mit Starter bekommen. Это были такие конверты в почтовом ящике, когда ты открываешь конверт, видишь. Das waren solche Kuverts mit Geld im Postkasten, wenn du das aufmachst. Видишь там иногда 3000 марок, не знаешь от кого. Du siehst dort 3000 D-Mark und du weißt nicht von wem. И таких конвертов было, не знаю, сколько штук, но 6-8, может, было. Ich weiß nicht, wie viele Kuverts wir so bekommen haben, aber ich denke 6 bis 8 Stück. Когда у нас была нужда. Also als wir eine Not hatten. Но я тебе скажу, это вообще не мой вариант. Aber ich will dir eins sagen, das ist überhaupt nicht meine Variante. Я не хочу жить от чуда к чуду. Ich möchte nicht von einem Wunder zum anderen Wunder leben. Я хочу иметь поток. Ich möchte einen Fluss haben. Поток – это совсем ein Strom. Другое. Ein Strom ist was anderes. Поток – это лучший вариант. Denn Strom ist etwa eine bessere Variante. Есть история в Библии, которая показывает поток. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die einen Strom, einen Fluss zeigt. Это история со вдовой, которая кормила, помните, накормила ее, Илью, да? Das ist eine Geschichte von einer Witwe, die den Elisa oder Elia genährt hat, zu essen gegeben hat. И она получила поток. Und sie hat diesen Strom bekommen. Я люблю поток. Und ich liebe solche Ströme. Все экономисты, умные люди говорят, cash flow. Weißt du, alle kluge Wirtschaftsmänner, die sagen vom Cashflow. Хочу вот этот поток денег. Also ich will diesen Geldfluss haben. Но, как это сделать? Aber wie macht man das? Мудрость создает поток. Denn die Weisheit schafft diesen Fluss. Okay. Бог okay. запрещает пожирающим. Also Gott verbietet den Fressern. Первое. Das ist das Erste. Как он это делает? Wie macht er das? Он запрещает пожирающим. Er verbietet den Fressern. Когда он дает тебе правильную мысль. Wenn er dir einen richtigen Gedanken gibt. Как защитить тебе свои деньги. Wie kannst du dein Geld bewahren oder beschützen. Это, даже если это 1000 евро. Auch wenn es nur 1000 Euro sind. Ты можешь получить идею от Бога. Kannst du von Gott eine Idee bekommen. И это не будет мысль спрячь и закопай. Und es wird nicht der Gedanke sein, du sollst das verstecken oder vergraben. Или оставь это на своем конто в Sparkasse. Oder lass es auf deinem Konto auf der Sparkasse это liegen. Это не будет мысль от Das wird nicht der Gedanke von Gott sein. Dann wird die Inflation auf jeden Fall dein Geld auffressen. Нет, это будет мысль, как создать поток. Nein, es wird ein Gedanke sein, wie du diesen Fluss schaffen kannst. Как пустить их в оборот. Wie man das in Umlauf bringen kann. А в какой оборот? Aber in welchen Umlauf solltest du das reintun? Вот над этим ломают все умные головы сегодня. Über das machen sich die Klugen die Gedanken. И они попадают сегодня очень часто в неверный поток. Und heutzutage gelangen sie leider in einen falschen Fluss hinein. Sie haben irgendeine Idee gehört. Sie investieren ihr Geld und verlieren ihr Geld. Ich denke mir, 8 von 10 verlieren. И кому Бог дает идеи? Послушай. Und wem gibt Gott die Ideen? Hör zu. Потому что Бог дает идеи. Denn Gott gibt Ideen. Amen. Amen. И в стихе 11 мы читаем об этом. Und wir lesen das in dem, Vers 11. Что я запрещу, да? Dass ich das verbieten werde, sagt der Herr. Но кому Бог даст идею, чтобы его финансы не сожрала инфляция? Aber wem gibt er Ideen, damit die Inflation das Geld nicht auffrisst? Тому, кто в 10 стихе. Demjenigen, der im 10. Vers drin ist. Кто побывал там? der dort gewesen ist vorher. Тому принадлежит стих 11. Demjenigen gehört auch der Vers 11. Где Бог говорит: «Я пожирающим запрещу для вас». Wo Gott sagt: «Ich werde für euch den Fressern verbitten». Okay, 10. Стих читаем новый перевод. Also wir lesen mal in den Vers 10 in den Übersetzung, in der neuen Übersetzung. Да, принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окон неба и не изолью ли благословения на вас так щедро, что вас не хватит места их вместить. Bring den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüf mich doch dadurch, spricht der Herr und der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Das ist stark. Ai, ai, ai. Halleluja. Halleluja. Ai, у меня еще есть место, где вместить можно. Ich habe noch einen Platz, wo man das reintun kann. У тебя тоже? Du auch? Halleluja. Halleluja. Значит, у нас есть над чем поработать. Dann haben wir, an was wir arbeiten können. Смотри, запрет пожирающим, он для тех, кто в 10 стихе. Schau her, der Verbot für die Fresser ist für diejenigen, die im 10. Vers sind. А в 10 стихе мы учимся. Und im 10. Vers lernen wir 100 минус 10. 100 минус 10. Все начинается с простой арифметики. Alles fängt mit einer ganz banalen Rechnung 100 an. 100 минус 10. 100 минус 10. И потом приходит запрет с неба. Und dann kommt der Verbot vom Himmel. Для пожирающих. Für die Fresser. Пожирающие обходят тебя стороной. Und die Fresser machen einen Bogen um dich. Сосед, он может зарабатывать больше, чем ты. Ein Nachbar von dir kann mehr verdienen als du. Да. Ja. А потом он тратит эти деньги где-то на игровых автоматах. Und dann verschwendet er dieses Geld irgendwo bei den Spielautomaten. Когда он сидит в барах по субботам. Oder wenn er samstags irgendwo das Geld versäuft. Или еще с другими нехорошими людьми. Oder sitzt mit irgendwelchen anderen Leuten, die nicht okay sind. И в результате твои 90 больше, чем его 100. Und als Resultat sind deine 90 mehr wie seine 100. У тебя больше кэша. Du hast mehr cash. Или у него 12 кариесов во рту, а у тебя все зубы как у белки. Oder, Amen. Oder er hat 12 Karies, Zähne, Karies befallene Zähne in deinem Mund und du hast Zähne wie eine, wie ein Eichhörnchen. Amen. Это Бог. Halleluja. Das ist Gott. Halleluja. И всякие штрафы, они тебя обходят. Und alle Strafen umgehen dich. Amen. Amen. Я на днях должен был заплатить штраф. Ich musste in den letzten Tagen eine Strafe zahlen. За неправильную парковку. Für Falschparken. 40 евро. 40 Euro. На прошлой неделе. Also letzte Woche. Вообще-то это был не я, но не важно. Eigentlich war das nicht ich, aber es ist nicht so wichtig. Я захожу на сайт оплаты штрафа. Und ich gehe auf die Seite, wo man die Strafe bezahlen muss. Забиваю данные этого штрафа. Und gebe dann diese ganzen Angaben von dieser Strafe ein. И вдруг читаю: ваш штраф аннулирован. Und dann lese ich: eure Strafe ist annulliert. Я не понял. Ну, habe ich das erst einmal gar nicht begriffen. В природе такого не бывает, чтобы Финансамт не хотел моих денег. Also in Wirklichkeit, in Natur gibt es sowas nicht, dass das Finanzamt mein Geld nicht will. Я прошу моего Steuerberater сделать ту же самую операцию. Und ich bitte meinen Steuerberater dasselbe zu tun. Он забивает данные. Er gibt auch diese ganzen Angaben ein. И говорит: штраф аннулирован. Und er sagt: die Strafe ist annulliert. Они не хотят ваших денег. Sie wollen ihr Geld nicht. Мне это нравится. Я ему пишу: я не против, чтобы они не хотели моих денег. Weißt du, mir gefällt das. Und ich schreibe ihm zurück: also ich habe nichts dagegen, dass sie mein Geld nicht wollen. Amen. Amen. Вообще жить в Божьей экономике — это очень круто. Überhaupt ein Wirtschaftssystem Gottes zu leben ist einfach toll und cool. Но в нее нужно зайти. Aber man muss hineingehen können. Самый простой вход указан в 10 стихе. Und der einfachste Weg ist in dem Vers 10. Через десятину. Und durch den Zehnten. А потом приходит Бог. Und dann kommt Gott. И говорит: окей. Und er sagt: okay. Смотри, он сделал свою простую математику. Schau hier, er hat seine ganz einfache Rechnung getan. 100 минус 10. 100 минус 10. А теперь я включаю свою математику. Und jetzt schalte ich mal meine Mathematik ein. И теперь я его 90 делаю больше, чем 100 у другого. Und jetzt werde ich seine 90 mehr zu mehr machen als die 100 von dem anderen. А когда у тебя 90 плюс благословение? Und wenn du 90 plus Segen hast, тогда это больше, чем 100 без благословения. Dann ist das mehr wie 100 mit ohne Segen. Amen. Потому что там 100, там 100. Weil dort 100 sind. Minus Inflation. Minus Inflation. А у меня 90. und bei mir 90. Plus запрет на инфляцию. Plus Verbot für Inflation. И плюс благословение, которое нельзя вычислить в денежном эквиваленте. Und plus ein Segen, was man tatsächlich nicht umrechnen kann in Geld. Amen. Amen. Знаешь, и наши 90, они уже гораздо больше, чем 100 у наших соседей. Weißt du, unsere 90 sind bereits wesentlich mehr wert als die 100 bei unseren Nachbarn. Мои соседи никогда не платили десятину. Meine Nachbarn haben noch nie einen Zehnten gezahlt. И именно так выглядят их дома. Und genauso schauen ihre Häuser aus, их машины, ihre Autos, их одежда, und ihre Kleidung, и их обувь, und ihre Schuhe. Потому что у Бога aus. Все очень хорошо с математикой. Denn Gott hat also hat er Freunde der Mathematik. Amen. Он умеет сделать даже из нуля миллион. Er kann sogar aus null eine Million machen. И тем более из твоих 90 он может сделать 150. Und noch mehr, aus deinen 90 kann er 150 herausmachen. Вообще математика пришла с небес. Und weißt du, überhaupt, Mathematik kam ja vom Himmel. Amen. Amen. Математика пришла с небес. Mathematik kam vom Himmel. Физика пришла с небес. Physik kam vom Himmel. Геометрия пришла с небес. Geometrie kam vom Himmel. И самые великие математики в мире. Und weißt du, die größten Mathematiker der Welt. Это были весьма набожные люди. Das waren ziemlich gottesfürchtige Männer. Например, два немца Гаусс и Эйлер. Zum Beispiel zwei Deutsche, Gauss und Euler. Они создали вообще математику. Die haben überhaupt Mathematik geschaffen. Они не изучали законы математики. Sie haben nicht die Gesetze der Mathematik gelernt oder geforscht, studiert. Они их принимали. Sie haben sie empfangen и записывали. Und haben sie niedergeschrieben. Эйлер, человек, который работал на два университета сразу. Also Эйлер, das war ein Mann, der für zwei Unis gleichzeitig gearbeitet hat. Он закидал их работы, они не справлялись с работами. Der hat ihnen mit so viel Arbeit zugeschmissen, dass sie es nicht schafften. Он за ночь мог вывести столько формул. Weil er innerhalb von einer Nacht so viele Formeln niederschreiben konnte. Целых два университета. Dass die ganzen zwei Unis. В Петербурге и в Берлине. In St. Petersburg und in Berlin. Не справлялись с объемом этих работ. Sie schafften nicht mit diesem Umfang der Arbeit. Он создал первый учебник математики, Эйлер. Also Эйлер hat denn das erste Buch Mathematik geschaffen überhaupt? Это был человек, который глубоко верил в Бога. Das war ein Mann, der tief gläubig war. Собирал всю свою семью на молитву. Der hat seine ganze Familie jeden Tag zu einem Gebet versammelt. Уже смешно, я думаю, вот откуда взялись атеисты, потому что все атеисты учатся на учебниках христиан. Es ist halt nicht lächerlich, denke ich mir, aber alle Menschen lernen aufgrund dieser Bücher, die gläubige Menschen geschaffen haben. Все атеисты в школах. Also alle diese Bücher. Учатся учебники математики на это учебник христианина. Zum Beispiel mal Mathebuch ist von einem Christen. Физики все учатся у Ньютона. Alle Physiker lernen beim Newton. Астрономи все учатся у Коперника. Und alle Astronomen lernen vom Copernicus. Я спрашиваю себя, откуда взялись атеисты вообще? Und ich denke mir, woher kamen die alle? Екатерина II решила сделать диспут о существовании Бога. Екатерина II, die zweite, которой мы обязаны тем, что мы здесь русские немцы. Denn wir zu verdanken haben, dass wir hier Russen sind. И она собрала два математика, Эйлер. Und sie hat beide Mathematiker gerufen, also den Эйлер, der ein Christ war, и Лапас, который был атеистом. И Лапас, который был атеистом. Und Лапас, der ein Atheist war. И вот они должны были дискутировать о Боге. Und sie sollten über Gott diskutieren. И Эйлер вышел и написал на доске формулу. Und Эйлер kam nach vorne und hat auf der Tafel eine Formel niedergeschrieben. Одну только формулу математики. Nur eine Formel, also Matheformel. И сказал три слова. Und hat drei Worte gesagt. Следовательно, Бог есть. Folglich lebt Gott. Oder gibt es Gott. Und hat sich hingesetzt. Второй даже не стал выходить. Und der zweite hat nicht einmal sich die Mühe gegeben, rauszukommen. Возражение не последовало, диспут был закончен. Er hat keine Widersprüche mehr gehabt und diese ganze Diskussion war zu Ende. Поэтому у Бога все хорошо с математикой, друзья. Deswegen, bei Gott ist alles gut mit Mathe. Halleluja. Halleluja. И эта небесная экономика, она работает, как und часы. Himmlische Wirtschaft arbeitet, funktioniert wie die Uhr. Это и есть математика. Genau das ist die Mathematik. Это не просто чудо, это законы. Das ist nicht nur einfach ein Wunder, es ist ein Gesetz. И это экономика, und diese Wirtschaft, в которой можно жить, in dem man leben kann. Мне и тебе. Du und ich. Нам не нужно жить в земной экономике. Wir müssen nicht in der irdischen Wirtschaft leben. Иисус предупреждал и говорит: не суетитесь, не заботьтесь, как эти люди мира, которые всегда думают, ищут, что есть и что пить. Jesus hat mal gesagt, ihr sollt nicht wie diese Menschen, die Gott nicht kennen, die ständig in Hektik sind, die ständig sich Sorgen machen, was sie anziehen, was sie essen sollen. Это участь всех язычников. Das ist der Anteil von allen Heiden, von allen gottlosen Menschen. Жить в этой земной экономике. In dieser irdischen Wirtschaft zu leben. Которая под влиянием нечестивой политики. Die sich unter dem Einfluss der gottlosen Politik befindet. Которая под влиянием пожирающих. Die unter dem Einfluss der Fresser sich befindet. Он говорит: ваш же Отец Небесный знает. Und er sagt, euer Vater im Himmel weiß es doch. И он говорит: посмотрите на птиц небесных, они живут в небесной экономике. Schaut euch mal die himmlischen Vögel an, die leben in der himmlischen Wirtschaft. Смотрите на лилии, говорит, это вот заботится отец о них, это небесное. Schaut her, die Lilien, der Herr, also Gott selber kümmert sich um diese Blumen. Соломон в своей земной экономике не мог одеваться так красиво, как каждая из них, говорит. Der Salomo konnte in seiner irdischen Wirtschaft nicht so schick sich anziehen, wie diese Blumen sind. Ваш же отец знает. Aber euer Vater weiß es doch. Halleluja. Halleluja. Кому Бог дает вход в эту привилегированную экономику? Wem gibt der Herr den Zugang zu dieser privilegierten Wirtschaft? Не всем. Nicht jedem. Но тем, кто написано здесь в 10 стихе. Aber wem, sagt er hier im 10. Vers? И тебе не обязательно долго думать. Und du musst nicht unbedingt dir ewig Gedanken machen. Дело, wenn du deine Sache getan hast, seine ganz einfache Rechnung, Mathematikrechnung, du kannst beim Mittagessen sitzen und überhaupt über das Geld sich keine Gedanken machen. Und plötzlich kommt eine Idee. Und du nimmst dir einen Taschenrechner, machst zwei einfache mathematische Operationen und понимаешь, und begreift, что вот эта идея, dass diese Idee защитит твои финансы, deine Finanzen schützen wird от инфляции, vor der Inflation и даст тебе еще сверху процентов 5-10. Und wird dir noch oben drüber 5-10% geben. Это происходит. Das geschieht. Вот так вот. So, ganz einfach. И это проверяется. Das wird geprüft. В твоей личной жизни. In deinem persönlichen Leben. В моей личной жизни. In meinem persönlichen Leben. Я живу в небесной экономике. Ich lebe in der wirtschaftlich, also in der himmlischen Wirtschaft. Давно уже говорил. Das habe ich schon lange gesagt. И я верю, что ты и мы все вместе можем войти в небесную экономику. Und ich glaube, du und ich können alle gemeinsam in diese himmlische Wirtschaftssystem reinkommen. Это слово Бога, оно стоит. Он говорит: я для вас запрещу. Denn dieses Wort Gottes steht. Er sagt: ich werde für euch verbieten. Hey, здесь нужна вера. Hey, hier braucht man den Glauben. Natürlich. Natürlich. Скажи: natürlich. Sag mit mir: natürlich. Конечно. И личные отношения с папой. Und persönliche Beziehung zu deinem Papa. Ваш отец. Euer Vater знает. Weiß es. Я знаю. Ich weiß es. Что он знает. Dass er es weiß. Иисус знает. Und Jesus weiß es. Где плавает твоя рыба. Wo dein Fisch schwimmt. И сколько денег в каждой рыбе. Und wie viel Geld in jedem Fisch sich befindet. И он говорит: не открою ли я для Und er вас sagt, werde ich nicht für euch die Fenster des Himmels öffnen? Окна небесные. Fenster des Himmels. Oh yeah, Halleluja. Ну, об окнах небесных мы поговорим в следующий раз. Aber wir werden über den über die Fenster des Himmels nächstes Mal reden. Ich hab noch nicht einmal die halbe Predigt gesagt. Но у нас есть вечеря. Aber wir haben das Abendmahl. И это нужно прежде всего. Und das braucht man in erster Linie. Amen. Amen. Давайте мы сейчас еще помолимся. Lass uns noch gemeinsam beten. И потом у тебя будет возможность принести пожертвования. Dann wirst du dann die Möglichkeit haben, die Kollekte und deine Gaben zu bringen. И также свою десятину. Und auch deinen Zehnten. И зайти в небесную экономику. Und in die himmlische Wirtschaft reinkommen zu können. Давайте мы все встанем, пожалуйста. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ora basia de rifada allegre de rihondaria. Mi jocoro lo suto rilehaia. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Oh, yeah, yeah. Спасибо, Отец. Danke dir, Vater. Ты друг наш. Du bist unser Freund. Ты видишь нас. Du siehst uns. Ты видишь наши финансы. Du siehst unsere Finanzen. Видишь нашу финансово-экономическую ситуацию. Du siehst unsere finanzielle Wirtschaftssituation, was wir jetzt gerade haben. И ты так желаешь. Du wünschst es dir so sehr. Нашего успеха, процветания. Dass wir gedeihen, dass wir Erfolg haben. Развития. Entwicklung. во всех отношениях. In allen Sphären. Я благодарю тебя, что ты открыл нам вход. Ich danke dir so sehr, dass du uns diesen Zugang geöffnet hast. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Я молюсь за то, чтобы вера, она пришла. Ich bitte dafür, dass der Glaube kommt. Простота пришла. Dass die Einfachheit kommt. Доверие, открытость пришла. Vertrauen, Offenheit. Как Петр, которого не было денег, но он сказал: «Да, я дам». Wie der Petrus, der kein Geld hatte, aber er hat gesagt: «Ich gebe». И пошел к Иисусу. Und ging zu Jesus. Потому что у Иисуса есть всегда. Weil Jesus hat es immer. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Ты знаешь, du weißt es, где плавает наша рыба. Wo unser Fisch schwimmt. И ты также тот, который даешь поток. Und du bist auch derjenige, der diesen Fluss gibt. Той вдове, которая слушает тебя. Wie diese Witwe, die auf dich gehört hat. Спасибо, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Ты открываешь нам эти вещи. Du, dass du uns diese Dinge offenbarst. И приближаешь нас. Und dass du uns zu dir näher bringst. К твоим средствам. Zu deinen Mitteln, zu deinen Ressourcen. Которые неограничены. Die unbegrenzt Halleluja. Sind. Halleluja. Подними свои руки Богу. Strecke deine Hände zum Herrn. Скажи: Отец Небесный. Und sag mit mir gemeinsam: Himmlischer Papa. Как ты сказал мне. So wie du gesagt hast zu mir. Запрети пожирающим. Verbiete den Fressern. В моей жизни. In meinem Leben. Запрети пожирающим. Verbiete den Fressern. Над моими финансами. Über meine Finanzen. Я призываю твое благословение. Ich rufe deinen Segen auf. Я молюсь за мудрость. Und ich bitte für Weisheit. Молюсь за твои идеи. Ich bitte für deine Ideen, Herr. Которые придут как откровение. Die als eine Offenbarung kommen werden. В мою жизнь. In mein Leben hinein. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Я несу свою десятину. Nehme ich meinen Zehnten. Свое благословение финансово. Bringe ich meinen Zehnten. Bringe ich meinen finanziellen Segen in dein Haus hinein. Чтобы в доме твоем была пища. Damit in deinem Haus immer was zu essen gibt. Спасибо тебе, Господь. Ich danke dir, Herr. За твои гарантии. Für deine Garantien. Спасибо, Отец. Danke dir, Vater. Что ты благословляешь дающего. Dass du denjenigen, der gibt, segnest. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Господи, я благословляю твой народ сейчас. Herr, und ich segne jetzt dein Volk. Каждую руку дающую. Jede gebende Hand. И прежде всего сердца, Господь. Und in erster Linie die Herzen. Чтобы вера пришла. Dass der Glaube kommt. Личные отношения. Das persönliche Beziehung mit dir, Herr. Открытое ухо. Ein offenes Ohr. Чтобы слышать тебя. Um dich hören zu können. Спасибо, Боже. Danke dir, Vater. Halleluja. Halleluja. Okay. Пожалуйста, okay. Проходите, мы сейчас сможем положить свои пожертвования. Группа прославления, вы можете пройти вперед. Вопрос группы, вы можете на фоне кommen.